Peşinde dolanır duk annelerimiz, babalarımız, hastalarımızın ki dualarını alalım, beddualarını almayalım diye. Auf deutschem Boden Millionen Fremde, die sich hier austoben. Wie soll ich das denn meinen Kindern erklären, dass wir Deutschen so blöd sind und uns selber zerstören? Multikulti, Terror, Kriminalität. Eine sterbende Stadt, es ist schon fast zu spät. Meint ihr nicht auch, dass es langsam reicht? Mach ganz kurz mit dem Erdboden gleich. Nach Kreuzberg, eine Division in Schwarz. Keine Gnade mehr für Kreuzberg, keine Gnade, eine Division. Gnade, eine Division und unser Schicksal in ihre Hand. Sie ziehen alle Fälle, ob ihr es noch nicht erkannt. Das eine Symbol, wer steckt dahinter, na wer ist davon? Es gibt Protokolle von sogenannten Weisen, die legen die Völker in Ketten und Eisen. Eine Weltherrschaft schreiben sie an, ziehen Volk für Volk in ihren Bann. Wenige kennen die Gefahr. Das ist kein böses Märchen, das ist wahr. Diese Brut will uns vernichten in eine One World. Wollen sie hier erregt in allen willenlosen Menschenbreit? Wünschen sie sich, öffnet eure Augen, erkennt ihr es denn nicht? Adam Weiss hat schon die Illuminaten. Heute nennen sie sich Lucifer-Soldaten. Auch ihr Ziel ist die Versklavung der Welt. Keine Spinner, sondern Herren mit Macht und Geld. Eine Weltherrschaft streben sie an. Ziehen Volk für Volk in ihren Bann. Nur wenige kennen die Gefahr. Das ist kein böses Mädchen, das ist wahr. Eine Weltherrschaft streben sie an. Ziehen Volk für Volk in ihren Bann. Nur wenige erkennen die Gefahr. Das ist kein böses Märchen, das ist wahr. Ich höre es auf, wenn ich so und rein. Doch warte ab, was noch passiert, du Kommischwein. Ich frag mich nur, wie viele Jahre ihr noch lacht. Lacht ihr auch dennoch, wenn das deutsche Ungestüm erwacht? Ich denke, wir ein nationaler Sozialist. Denn ich weiß genau, was für mein Land das Beste ist. Ich höre es auf, wenn ich tot am Boden lieg. Doch vorher will ich ihn noch sehen, unseren Sieg, ja, unseren Sieg. Ich scheiß auf euch und auf das, was ihr erzählt. Denn meinen Weg, den habe ich schon lange gewählt. Wir sind intolerant, ja das geben wir jetzt zu. Denn wir sind im Recht und wir stehen auch dazu. Ich denke, wir ein nationaler Sozialist. Denn ich weiß genau, was für mein Land das Beste ist. Ich höre es auf, wenn ich tot am Boden lieg. Doch vorher will ich ihn noch sehen, unseren Sieg, ja, unseren Sieg. Tag der Befreiung sein. Doch ich höre sie noch immer schreien. Die wilden Horden aus den Städten witterten in unseren deutschen Städten. Die Bestie, die aus dem Osten kam und uns unsere Mutter nahm. Ja, sie ist nun endlich frei und sie starb am 8. Mai. Hier ruht eine deutsche Mutter, an ihren Taten ist sie ungemessen. Hier ruht eine deutsche Mutter, vom Feind vergewaltigt, ermordet und vergessen. Versagt, trotzdem auch nicht tot. Wir sind lieber tot als jung. Verrollt für unsere Freiheit gegen das System und legt es Dummheit. Wer diese ganze Scheiße glaubt, merkt nicht, wie man unsere Erde raubt. Auch du wirst es noch kapieren, wenn wir den Weg mit 100.000 aufmarschieren. Wir marschieren der nationalen Widerstand treu, stehen wir zu unserem Land. Wer macht Soldaten und uns in Linken und Kunst verraten? Wir marschieren der nationalen Widerstand, alte Kämpfer reichen euch die Hand. Wer macht Soldaten? Wir gedenken euren Heldentaten. Senken diesen aus Absicht und zeigt mal wieder ihr wahres Gesicht. Die Wahrheit können sie nicht mehr tragen, darum werden wir euch zum Teufel jagen. Wenn der Zeitung steht, da war's denn schon, der braune Mob ging wieder und eure Lügen sind uns einerlei. Wir marschieren weiter, die Straße frei. Doch alle, die wir da standen, uns alle zu einer Kraft verbanden, mit dem Tod in unseren Reihen. Hört man uns immer wieder schreien, der Stolz auf unsere Väter ist immer noch groß. Nun Volk, steh auf und Sturm bringt los. Volk, steh auf und Sturm bringt los. Hier marschiert der nationale Widerstand. Treu stehen wir zu unserem Land. Wer macht Soldaten von uns in Linken und Kunst verraten? Hier marschiert der nationale Widerstand. Alte Kämpfer, wir reichen euch die Hand. Wer macht Soldaten? Wir marschieren der nationale Widerstand. Treu stehen wir zu unserem Land. Wer macht Soldaten von uns in Linken und Kommis beraten? Wir marschieren der nationale Widerstand. Alte Kämpfer, wir reichen euch die Hand. Wer macht Soldaten? Wir gedenken euren Heldentaten. Nationaler Widerstand. Nationaler Widerstand. Nationaler Widerstand, nationaler Widerstand, nationaler Widerstand, nationaler Widerstand, nationaler Widerstand. Dann gibt es nur noch den Sieg oder Tod. denn auch wir sind lieber tot als rot. Meine Knochen könnt ihr brechen, meinen Glauben nicht. Mein Wille unantastbar, ich bock euch ins Gesicht. Euren Namen können wir sehen und eure Zeichen, die wir verstehen. Meine Knochen könnt ihr brechen, meinen Glauben nicht. Mein Wille unantastbar, ich bock euch ins Gesicht. Meine Knochen könnt ihr brechen, meinen Glauben nicht. Mein Wille unantastbar, ich bock euch. Ich bock euch ins Gesicht. Groß war einst das Reich, nun ist es sehr klein. Doch einst wird es für immer unbesiegbar sein. Der Geist ist nicht tot, er lebt in mir. Er lebt in uns allen und auch in dir. Und eines Tages ist es wieder soweit. Germania steht auf in alter Herrlichkeit. Das deutsche Volk. Eine untrennbare Gemeinschaft im Kampf um die Freiheit und die Größe des Reiches. Sie haben dich getrieben in den großen Krieg, doch wir uns alle habt ihr doch gesiegt. Man will uns verbieten, an dich zu glauben, man will uns die letzte Ehre rauben. Nach dem halben Jahrhundert ist es wieder so weit. Die Mauer ist gefallen, wir sind wieder bereit. Wir werden immer mehr mit der Fahne in der Hand und singen unsere Hymnen auf das Vaterland. Vergessen, was von uns nahm, der deutsche Osten. Er wurde geraubt von unseren Bonzen, einfach verkauft, was die Volksverräter auch unterschreiben. Eines ist sicher, es wird nicht so bleiben, denn niemals werden wir verzichten. Aber Volksverräter, die werden wir richten. Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germania, Germ so ziehen wir aus. Gott weiß, in was wir weiten. Für Weib und Kind, für Hof und Haus und Vaterland zu streiten. Wir schließen mutig unsere Reihen und rücken vor uns Feld. Wir Deutsche fürchten Gott allein, sonst nichts in dieser Welt. Und lodern rings ums deutsche Land des Krieges heiße Flammen. Wir knüpfen fest das Brudermann und halten treu zusammen. Vom Memelstrom bis zu den Rhein, vom Wasser bis zum Belt. Wir Deutsche fürchten Gott allein, sonst nichts in dieser Welt. Verbunden und bricht die ganze Hölle los mit braun und gelben Hunden. Marschiert uns all, wir trauen und schreien, er ist unser Held. Wir Deutsche fürchten Gott allein, sonst nichts in dieser Welt. Nichts in dieser Welt. Spinnen ist im Lug und Trug um uns die schlechten Netze. Wahrheit und Recht hat Kraft genug, dass sie sich absetze. Wir wissen, unser Schild ist rein und spiegelblank sein Feld. Wir Deutsche fürchten Gott allein, sonst nichts in dieser Welt. Nichts in dieser Welt. Und müssen Welt. Wir den fremden Sand mit unserem Blute färben? Herr Gott, dann schützt das deutsche Land und lass uns ehrlich sterben. Dann soll's die letzte Losung sein, mit der ein Deutscher fällt. Wir Deutsche fürchten Gott allein, sonst nichts in dieser Welt. Nichts in dieser Welt. Thank you. Was man schon tausende von Nacken auf der Straße sah. Gegen den den Faschismus haben sie demonstriert. Doch nicht auch mal in Italien und bestimmt nicht hier. Ein Bürgermeister heute wie ein kleines Kind, weil die Täter ja wohl